wir schon seit Wochen auf, irgendwie hast du dich verändert. Wir sind schon ewig nicht mehr durch die Gegend geschlendert. Du hast keine Zeit mehr und sagst mir, dass alles in Ordnung wäre. Aber ich schnall es. Wenn du von der Arbeit kommst, bist du gleich müde, was ne Lüge. Obwohl du zu mir meinst, ich betrüge dich niemals. Denkst, ich bin bescheuert. Irgendwer hat dich und dein Leben erneuert. Zugib, dass ich darunter leiden muss, weil ich jetzt entscheiden muss, wo ich für die nächste Zeit bleiben muss. Ich fühl mich leer wie die Schachtelkippen von gestern. Sitze vor der Glotze, zieh mir irgendein Best, dann hör ich lästern mit ihm, dass er besser ist als ich. Die Gedanken fressen mich, aber sicherlich ist es nicht. Meine Gefühle sind verflossen, wie weggesprochen. Es ist sicher, irgendwer hat dich mir weggenommen. Ooh, baby, I wonder why you're here with me. Ooh, baby, I wonder why this had got to be. Du kommst noch raus, dein Hemd ist zerknittert, halb offen. Du sagst, du hättest noch schnell einen Bekannten getroffen. Na sowas, was für schlechte Ausrede. Willkommen zur Show, wie ich mich am besten rausrede. Wie war dein Tag? Deine Antwort ist die gleiche, sehr stressig. Versuchst mir aus dem Weg zu gehen, aber tust auf lässig. Wenn ich dich umarm, bist du kalt wie ein Eisschrank. Wer zum Teufel bringt inzwischen uns diese Scheißwand? Denk zurück, als wir uns das erste Mal trafen. Ich hoffe, du hast noch nicht mit dem Affen geschlafen. Diese scharfen Nächte mit dir war noch so neu. Aber jetzt gehst du zu so einem Babyboy. Scheiß auf Treue, ich gab dir Geld, Liebe plus mein Herz. Aber du liebst das ganze Wohl für einen schlechten Scherz. Wieso sind deine Gefühle so schnell weggekommen? Sag's mir, irgendwer hat dich mir weggenommen. Dann, du saßt fern und das Chips. Unsere Serie kam, du hast sie weggeknipst. Du wolltest immer einen normalen, keinen, der so viel weg ist, der dich liebt und vor allem gut im Bett ist. Du sprachst von einem Freund, der sei immer so nett. Aber wieso schlief er gleich in meinem Bett, als ich weg war? Ein Hektar, Tränen könnte ich flennen. Im Moment ist mir alles scheißegal, denn meine Freundin geht fremd. Ich schreib dir einen Brief und sei dir sicher, wenn du liest, dass du mich einfach für immer nicht wieder siehst. Du bist mein Schicksalsfraß und ich hab das Besteck gewonnen. Ha, nun ist es sicher, irgendwer hat dich mir weggenommen.